D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es geht alles ziemlich flott. Dienstag, da hat das Bundeskabinett grünes Licht für den Bundeswehreinsatz in Syrien gegeben. Gestern war dann der Bundestag dran mit Fragestunde und Debatte. Da ist dann auch mal das Wort Kriegseinsatz geflogen. Morgen ist dann die entscheidende Abstimmung. Schon jetzt ist aber klar, Deutschland wird mit bis zu 1200 Soldaten, 6 Aufklärungstornados und einer Fregatte in den Kampf gegen den IS nach Syrien ziehen. Was sagt das Netz und die Online-Medien zu all dem? Sprechen wir drüber mit Netzautorin Martina Schulte. Guten Morgen, Martina. Morgen. Sag uns, wie sind die Reaktionen? Also ich habe erstmal mir angeschaut die Meinung der Bevölkerung, also das Online-Meinungsforschungsinstitut YouGov, das hat diese Woche Zahlen veröffentlicht und demnach sind 71% der Deutschen der Meinung, dass eine deutsche Beteiligung an dem Kampfeinsatz gegen den IS die Gefahr eines Angriffs auf Deutschland erhöhen würde. Trotzdem geben 45% der Regierung Rückendeckung für den Einsatz, knapp 40% sind dagegen. Also so ein bisschen Unsicherheit hört man da durch. Was schreiben die Blogger? Also zunächst mal wundern sich viele, du hast es ja gerade auch schon gesagt, dass das alles so schnell ging. Also Thilo Jung twittert hier zum Beispiel, wenn der Bundeswehreinsatz gegen ISIS erst im Januar starten soll, warum muss das Mandat dann noch diese Woche durch den Bundestag? Auch die Taz spricht von einem Krieg im Eiltempo. Selbst erfahrenen Parlamentariern sei kein Auslandseinsatz in Erinnerung, der in einem solchen Tempo durchs Verfahren gedrückt worden sei. Der Parlamentskorrespondent der Taz, Ulrich Schulte, der schreibt hier von einem Krieg ohne Debatte. Morgen wird ja schon die Entscheidung im Parlament fallen. Wird denn spekuliert, warum das alles so schnell läuft? Also einige Blogger spekulieren zum Beispiel, dass das dass dieses Mandat eben noch vor dem SPD-Parteitag durchgejazzt werden sollte, um die linke, ja eher kriegskritische Basis der SPD auszubremsen. Andere sagen, um auch in der Gesellschaft erst gar keine großen Debatten über diesen Harakiri-Einsatz aufkommen zu lassen. Und der Blogger Michael Seemann, der schreibt hier bei Facebook, jetzt satteln also alle ihre Pferde. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Vorher sagten alle, militärisch bringt das nichts. Auf einmal kann es nicht schnell genug gehen. Der Grund liegt für ihn auf der Hand. Frankreich ruft zu den Waffen, schreibt er hier, und wäre echt pisst, wenn niemand mitkommt. Deutliche Worte. Wie sehen andere das im Netz? Also viele bezweifeln, dass dieser Krieg militärisch sinnvoll ist. Glenn Greenwald twittert hier zum Beispiel, wir sind so beeindruckt von unseren Resultaten der Bomben auf Libyen und den Irak, dass wir das jetzt auch mal in Syrien machen. Er hat dem Blog Middle East Eye anlässlich der britischen Entscheidung ein Interview gegeben. Die haben ja gestern auch gesagt, dass sie sich an dem Kampfeinsatz beteiligen. Und da sagt er, Greenwald sagt hier halt eben, Camerons Plan, den IS in Syrien zu bombardieren, entspränge dem Wunsch, Großbritannien irgendwie als einen mächtigen, relevanten militärischen Spieler erscheinen zu lassen. Und hier bei uns kritisieren die Nachdenkseiten, obwohl das Scheitern offensichtlich sei, werde einfach weitergemacht. Das könne die Bundesregierung tun, weil sie mit Sanktionen der deutschen veröffentlichten Meinung nicht rechnen müsse. Die Hauptmedien, das Fernsehen, die Radiosender, die Bild-Zeitung, die FAZ, die Süddeutsche und so weiter, die seien wie schon beim Kosovo-Krieg auf Linie, wenn es um die Unterstützung für den militärischen Eingriff geht. Kritisch äußert sich auch der Twitter-Account des Darmstädter Signals. Auch die twittern hier, der Einsatz in Syrien sei militärisch sinnlos. Darmstadt kenne ich sonst eigentlich eher aus der Fußball-Bundesliga. Was ist das Darmstädter Signal? Der Arbeitskreis Darmstädter Signal, das ist ein Zusammenschluss von Offizieren und Zivilbeschäftigten der Bundeswehr, die sich der Friedensbewegung verbunden fühlen. Und die schreiben in der Pressemitteilung, die sie auch rausgetwittert haben gestern, also um einen asymmetrischen Feind in einem Bürgerkrieg zu besiegen, seien Luftangriffe ohne Kräfte am Boden militärisch nicht zweckmäßig. Sie sprechen von einer unkoordinierten internationalen Koalition, die sich lediglich auf regionale Kombattanten mit divergierenden Interessen verlasse. Das haben wir ja auch schon berichtet. Und das Ganze sei halt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Sie kritisieren ja auch, dass die Streitkräfte den Politikern einfach folgen, statt sie quasi aus fachlicher Sicht zu beraten und vor diesem Schritt zu warnen. Wir halten mal ganz kurz fest an dieser Stelle. Insgesamt ist so ein bisschen der Eindruck, dass die meisten Netzkommentatoren den Syrien-Einsatz viel kritischer sehen als die klassischen Medien. Kann man sagen? Es ist auf jeden Fall so, zumindest bei den Stimmen, die ich jetzt gefunden habe. Es gibt natürlich schon auch einige, die die Unterstützung für den Kurs der Bundesregierung bekräftigen. Der Blogger Philipp Kurowski, das ist so einer, der hat hier geschrieben, getwittert, in der Stunde der Not bräuchte man halt tatkräftige Solidarität. Solidarität und eben keine Besserwisserei. Und er führt in einem Blogpost auch nochmal 5 Gründe an, warum eine deutsche Beteiligung sinnvoll ist. Unter anderem halt eben, um Frankreich beizustehen. Er schreibt aber auch, dass dieser eher kleine symbolische Beitrag Deutschlands, dass uns ja noch die Möglichkeit lasse, trotzdem nach einer diplomatischen Lösung zu suchen. Aber die meisten sind wirklich eher so auf der Linie von Thilo Jung, den ich ja vorhin schon zitiert hat, der fragt ja auch nochmal, warum will sich die Bundesregierung in einem Krieg beteiligen, für den es kein UN-Mandat gibt? Warum nimmt man den Bruch des Völkerrechts in Kauf? Reaktion aus dem Netz, zusammengefasst von Martina Schulte, unserer Netzautorin. Reaktion auf den Syrien-Einsatz der Bundeswehr. Morgen wird dann final abgestimmt. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?